Fanboys. Mit dem Dominik. Ja, hallo, und mit dem Marcel. Und hallo, mit dem Martin. Hallo. Wir sind zurück mit belegter Stimme. Großartiger Anfang. Welche Folge haben wir dann eigentlich? 100 irgendwas 50? Die 159. 159. Und du hast bestimmt wieder eine Zahl rausgesucht dazu. Ja. Ja. In Deutschland existiert die Marienstraße. Die Marienstraße. In mindestens 159 Orten. Okay. Darunter auch hier in München. Ja. Die ist ja so Richtung Innenstadt. So. Ja. Es gibt ja auch eine hübsche Karte. Führt die dann auch zum Platz oder ist Marienplatz? Ja, ich glaube nicht, das ist mehr so Tal bis. Das ist mehr so Leim wie Berg am Leim. So. Einfach mal am Anfang. Oh nein. So wie Köln und Neukölln. Ah. Das ist die, die parallel zum Tal verläuft, glaube ich. Okay. So hinterm Konrad. Ah ja, also gar nicht so weit weg. Also in Augsburg zum Beispiel gibt es anscheinend keine Marienstraße. Das ist natürlich bitter. Ja. Ja. Dabei hat und Marienhof? Den gibt es auch gar nicht mehr. So, jetzt gar nicht mehr. Abgesetzt. So gemein. Mist. Jetzt habe ich die Musik es im ist, Kopf. Es ist viel passiert. Wen hast du im Kopf? Die Musik vom Marienhof. Ah. Ja. Ja. Es ist viel passiert, gute Einleitung. Es gibt nämlich zum Beispiel kein iPad 2 mehr zu kaufen. Ja, wir haben uns ja damals schon gewundert, warum sie das iPad 2 noch drin lassen. Jetzt haben sie es rausgeschmissen, mit einem iPad 4 ersetzt. Das heißt, genau, zum selben Preis. Und sie haben beim 5C, weil es so gut geht, eine 8 GB Variante gemacht, wäre ein bisschen günstiger. Okay. Wir haben heute eins in freier Wildbahn gesehen. Ein weißes, gestern, ja, glaube ich. Gestern. Ich habe inzwischen zwei weiße habe ich in der freien Wildbahn gesehen. Ich habe kein buntes in der freien Wildbahn gesehen. Hey Martin, ich habe mir ein iPhone Color geholt in weiß. Alle Farben auf einmal drin. Das verstehe ich nicht. Oder keine? Ich verstehe es nicht. Naja, es ist halt neutral. Gibt es ja auch in schwarz? Weiß ich gar nicht. In Bondi-Blumen. Space-Grau. Naja, Bondi-Blumen. Ist das mit dem Liner passiert? Leider gibt es halt mit dem iPad Nano, hätte ich schon fast gesagt, Mini. Ist der iPod Touch eigentlich nicht das iPad Nano? Egal. Gibt es immer noch ein Retina, also ein Nicht-Retina-Gerät? So, das ist das letzte, das iOS-mäßig verkaufen. Das ist das iPad Mini. Ansonsten ist jetzt alles Retina und auf der neuen iPod Touch-Geschichte sowieso. Also irgendwann haben wir mal keine dicken Pixel mehr. Aber es dauert wohl noch bis zum Release vom nächsten. Herbst wahrscheinlich wieder, oder? Herbst, dann wird so. Dann kommt die Uhr ohne Retina. Genau. Genau, die Uhr wird dann so wie die Pebble. Halbe Auflösung von der Pebble. Dafür bunt. Ja. Mit den besten Farben. Zu Uhren haben wir dann später noch mehr. Ja. Mit runden Displays. Aber das war's schon so Line-Up-mäßig. Ja. Mehr so Historikerpflicht als alles andere, oder? So. Das ist zu erwähnen. Ja. Weiß ich nicht, für Leute, die sich ein billiges iPad kaufen wollen mit Retina jetzt. Stimmt. So, ist vielleicht doch interessant. Ja, stimmt. Nicht interessant ist auch nach wie vor Godos. Nee, leider überhaupt nicht. Also ich habe das letzte Mal was, glaube ich, gemeint, dass die zweite Beta draußen ist. Genau. Und dass ich es gespielt habe ein bisschen und es an derselben Stelle abgestürzt ist hier und zu Hause. Es gab dann auch ein Update, das wahrscheinlich den Crash behoben hat. Ich habe es gar nicht so genau gelesen, aber dann kann man es weiterspielen. Leider ist es immer noch nicht wirklich spielen, sondern so vor sich hinklicken und zugucken. Und die Spielelemente, die sie so eingebaut haben, die sind auch alle irgendwie fad. Also sie haben irgendwie noch eingebaut, dass man jetzt, wenn man so ein Monument freischaufelt, dann kann man so Minigames spielen. Also so ein bisschen eine Overview-Map, wo man dann so ein Boot anlegt, da kann man dann mit Leuten hinlaufen. Und da muss man im Endeffekt lemmingmäßig ins Ziel kommen und nur ein bisschen sculpten, so ein bisschen die Landschaft verändern, dass die auch ankommen, was auch super fad ist. Also irgendwie gefällt die Optik, aber das Spielprinzip ist nicht zu erkennen nach wie vor. Je mehr du davon erzählst, desto weniger habe ich das Gefühl zu verstehen, um was es geht. Das ist total seltsam. Ja, vor allem, was mir gar nicht so aufgefallen ist auf den ersten Blick, aber jetzt beim Nachdenken war, es gibt überhaupt keine Gegner, oder? Nee, es gab in der ersten Variante so eine Multiplayer-Geschichte, die gefaked war. Also irgendwie wirklich gegen andere konnte man nicht so ordentlich spielen oder es hat abgestürzt, keine Ahnung. Also habe ich nie in echt gesehen, aber es gab so Fake-Multiplayer gegen Computergegner und da ist ein bisschen so dieser Kampfaspekt mit reingekommen von früher. Die haben auch so halbwegs Spaß gemacht. Das Problem war, dass die Computergegner halt totale Nulpen waren und dann hat das überhaupt keinen Spaß gemacht. Und man hat auch nicht wirklich so viel taktische Elemente. Also man hat schon so ein bisschen diese God-Powers, mit denen man was machen kann, aber jenseits dessen hat man nur versucht, ein bisschen God-Power einsetzen und dann dass die eigenen wieder vor der Nase des anderen bauen, um dann einfach mehr zu werden. Wenn sie mehr sind, dann bringen sie es um. Also so was Original Populus war, nur in schlecht. Ja, und das Landschaftsgestalten, das sieht ja auf den ersten Blick sehr hübsch aus und dass es auch Spaß macht, aber im Grunde musst du, so wie in Populus, alles nur platt machen, oder? Ja, im Endeffekt musst du alles nur platt machen, damit am meisten Platz ist, damit die größten Gebäude bauen können. Und ja, das ist ein bisschen fad, weil man könnte ja irgendwie schöne Landschaften bauen und was weiß ich, so diesen Minecraft-Effekt in die Richtung, aber das Spiel gibt einem da gar keinen, gibt da gar keinen Anreiz dafür. Und jetzt kommt noch eine Frage. Als Curiosity veröffentlicht wurde, ich kann mich da an irgendeine Ankündigung erinnern. Wir machen jetzt 13 Minigames oder 22 Minigames. Ja, genau, genau. Ja. Was ist denn daraus geworden? Nix. Naja, ja. Da Gottes jetzt so floppt, sind sie halt an Gottes dran. Also sie haben schon viel verändert, aber halt nur verändert, nicht wirklich gut gemacht. Nee, ursprünglich wollten sie irgendwie erstmal ihr Spiel finden mit diesen 22 Minigames. Und dann haben sie diesen Gottes-Kickstarter gemacht und seitdem... Ach so, also hat es mal ersetzt wahrscheinlich. Also ich gebe es jetzt erstmal auf, wenn das finale Ding rauskommt. Dann gucke ich es mir vielleicht nochmal kurz an. Vielleicht ist es ja doch ganz anders geworden, aber ich glaube es nicht. Ich traue auch irgendwie Peter Molyneux nicht mehr zu, Spielprinzipien zu machen. Also da ist einfach schon zu lange nichts mehr rausgekommen, was sich gut spielt, finde ich. Ja, aber auch traurigerweise auch schon lange nichts mehr, was neu wäre. So. Ja, das auch nicht. Das ist das Einzige, was ich jetzt nicht von ihm erwartet habe, sondern ich hätte gerne einen tollen Populus-Nachfolger gehabt. Aber nee. Nun ja. Gut. Wenn schon nichts Neues zum Spielen erscheint, dann spielt man eben alte Sachen. Ich habe ja da durchaus Erfahrung mit dem Retro-Zirkel und du warst jetzt irgendwie letztens auf einem Metroid-Trip und wir haben dich so ein bisschen angefixt mit Metroid, Super Metroid, und dann hast du dir einen Emulator gebastelt dafür. Genau, also ich wollte halt einerseits mit dem Controller spielen, wenn schon sowas wie Super Metroid, also weil da will man ja schon so den SNES-Controller haben eigentlich, und der Made-for-Eye-Geräte, also die Controller, der MFI-Controller. Genau, ja. Den wollte ich halt dafür benutzen und dann habe ich mal geguckt, was es dann für Super NES-Emulatoren im Netz so gibt, wo das vielleicht schon drin ist oder nicht, und habe halt einen gefunden. Den habe ich dann mit meinem Entwickler-Account selber auf mein Gerät gebaut. Irgendwie gibt's auch Emulatoren, die man irgendwie anders draufbringt. Wenn man jetzt nicht Entwickler ist, weiß ich aber nicht genau. Und habe da erstmal natürlich wieder Zeit verbracht, den Code so zu verändern, dass alle Buttons schön richtig belegt sind, weil haben ein paar gefehlt, weil bei Metroid braucht man auch den Select- und Start-Button, der standardmäßig nicht mit belegt ist, und den habe ich mir dann auf die zweiten Schultertrigger gelegt, links und rechts, und damit ging es auch ganz schön. Und damit habe ich dann ein bisschen Metroid gespielt. Super Metroid. Genau, Super Metroid natürlich. Also jenseits des Super NES habe ich nicht genug Geduld für, noch die ganz alten Dinger zu spielen. Ja. Hat Spaß gemacht. Ich habe es wieder auf mein, also ich habe es geforkt und dahin gepusht. Also wenn jemand sich das selber bauen will und auch den Stil, oder weiß nicht, ob es schon andere Controller gibt, die Bluetooth machen, dann könnt ihr das auch gerne runterladen. Der Alex, also vom iPhone-Blog, meinte doch, dass jetzt Ende März irgendwie noch mehr Controller erscheinen, die interessant sind. So ein bisschen Mad Cats und so, ja. Aber ich bin mit dem Controller nach wie vor sehr zufrieden. Also der ist, die Größe stört nicht, sondern das passt mir gut und bedient sich schick. So, ja. Genau, hier hat man das dann auch so hingehackt, dass der Analogstick auch als Digitalsteuerkreuz genommen wird, was ich auch sehr gerne mag, dann mit Analogstick spielen. Genau. Wobei ich mir das bei Metroid ein bisschen schwierig vorstelle, wenn ich mir gerade beim Walljumpen oder so. Aber ja, gut, Walljumpen bin ich eh noch nicht. Muss ich erst mal die richtigen Schuhe oder so. Nee, das geht ohne die richtigen Schuhe. Es ist einfach saumäßig kompliziert. Das geht überhaupt, muss man da erst rennen, oder was? Wie Walljumpt man denn? Kurzer Ausblick, kurzer Vorgriff vielleicht. Kurzer Vorgriff zum Retro-Zirkel. Walljumpen in Super Metroid. Man springt an die Wand, indem man sich dreht. Also man kann ja diesen Drehsprung machen in Super Metroid. Und wenn man in der richtigen Drehphase ist, lässt man den Rechtsbutton, also den Linksbutton los, mit den man quasi gedrückt hält, um sich zu drehen. Und drückt dann den Jump-Button und die entgegengesetzte Richtung. Ah, okay. Und dann hast du halt diese Animation, wo sie sich irgendwie mit dem Fuß dann von der Wand abstößt. Und es kommt da so auf 1 bis 2 Frames Timing an. Das ist ziemlich fies. Das ist ja sowas, was ich... Man braucht aber den Walljump nicht, um das Spiel durchzuspielen. Okay. Aber für die coolen Kids machen es mit. Okay, dann muss ich das doch auch mal probieren. Aber das ist so ein bisschen so diese Sprungmechanik und auch insgesamt so das... das Jump'n'Run-Feeling ist mir ein bisschen zu hakelig. Also es ist so ein bisschen so wie, wie heißt es denn? Nicht X-Men, sondern wie heißt denn der kleine blaue Mega Man? Der hat auch so Mega Man ist für mich mehr von dem Gefühl, wie man die Figur steuert, so ein bisschen. Ja, deshalb will ich schon nicht. Nicht nur, weil es so schwer ist auch, sondern auch, weil mir das nicht so gefällt. Und bei Metroid habe ich das auch ein bisschen. Und ich bin ja nach wie vor, also eigentlich angefixt war ich auf die Prime Trilogy, die hier, glaube ich, auch wirklich noch im Regal steht. Vielleicht nehme ich die einfach wieder mit. Mhm. Weil die hat mich, irgendwie habe ich mich in die verliebt. Die muss ich nochmal durchspielen demnächst. Die 3D-Metroids, durchaus auch eine Empfehlung. Ja, zurück von der Vergangenheit in die Zukunft. Haha. Wir sprachen gerade schon darüber, es gibt Neuigkeiten zu Uhren und anderen tragbaren, im Sinne von Wearable-Dingen. Google hat nämlich einen Blogpost veröffentlicht, wo sie irgendwie mal zeigen, was sie unterm Ärmel haben für die Zukunft. Muhaha. Und da kriege ich auch gleich hier so einen Dingeldingeldongel. Und hat gemeint, ja, so hier, Android kommt jetzt auch für Wearables. Ja, wir haben ja jetzt schon die Dinger von Samsung gesehen. Die sind ja erstmal von Android wieder weg. Ja. Interessanterweise. Das heißt, man weiß nicht, ob man dann vielleicht von Samsung auch so ein Gerät sieht. Wahrscheinlich erstmal nicht. Die Geräte sind sowieso noch weit in der Zukunft, weil das SDK ist halt jetzt erstmal so in der Beta vor Ort. Man kann sich registrieren dafür. Ich weiß nicht, ob man es jetzt schon runterladen kann inzwischen, aber es war so, kommt bald. Mhm. Ja. Und was sie halt machen ist, viel mit ihrem Card-Geschichte, so diese Google Now Cards. Genau. Und irgendwie können ihre Referenz-Pseudoprodukte, die sie da so gezeigt haben, die alle Mockups sind, also man sieht es am Video auch relativ deutlich, dass das Zeug da reingeschnitten ist. Die könnten alle auch Audio und so, ja. Sind aber alle auch als Extension zu einem Telefon gedacht. Also es ist eher so CarPlay. Also sie sollten relativ dumm sein, angeblich. Ja, also es ist im Prinzip Google Now fürs Handgelenk so. Ja. Also mit ein bisschen Musik und Kram auch. Aber so an sich kann das Ding jetzt selber wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel. Nö, und in ihren Dingern haben sie halt was Rundes vorgestellt und was Eckiges, so mehr oder weniger in den Videos. So rund finde ich halt ein bisschen schwierig. Und ich fand selbst die Mockup-Geräte, also wenn sie eh schon nur Fake-Geräte machen, dass sie dann trotzdem die in der Dimension von der Pop-Swatch machen. So. Ja, ja, also es hat wirklich so handgelenkgroßer Kreis irgendwie als Uhr. Kann man mögen. Gleichzeitig ist aber ihr Anwendungsvideo, finde ich, besser gelungen als diese Kacke, die Samsung dann damals rausgelassen hat. oder auch besser als das, was bei Glass. Also es ist ein bisschen realistischer. Also wenn man irgendwie so eine Uhr in der Disco, wenn man da sich mal eben schnell, findet man den Song raus und dann herzeigen. Das sind so Szenarien, die kann ich mir vorstellen dafür. Weil also, dieser eine Typ in der Straßenbahn, der da seine Uhr anschreit, dass er jetzt irgendwie dass seine Freundin sagen soll, irgendwie erst in 2 Minuten da. Das wirkte so ein bisschen seltsam. Also man hat sich gewohnt daran, dass Leute irgendwie an öffentlichen Orten telefonieren. Ja, aber dass Leute an öffentlichen Orten mit elektronischen Geräten sprechen, wirkt immer noch komisch. Also da ist Siri natürlich genauso. Mit Siri spreche ich auch nur privat. Ja? Also irgendwie, ich würde nicht auf die Idee kommen, irgendwie in der U-Bahn so neuer Timer 3 Minuten zu sagen. So, weil das fühlt sich seltsam an. Und so hatte ich auch das Gefühl hier in der Werbung, So, das wirkt irgendwie komisch, wenn der mit seiner Uhr redet. Also ich mag das ja eh nicht. Was ich gerne hätte, wäre im Endeffekt das, was die Pebble versprochen hat, in einem kleineren, also in einem flacheren und weniger klobigen Ding, mit möglichst langer Batterielaufzeit. Also dass die Notifications da auf mein Handgelenk kommen, finde ich schon immer wieder praktisch. Das ist einfach viel weniger Nerv, als das Telefon rauszuziehen und man kann, also ob ich da dann wirklich interagieren will ich gar nicht. Ich will eigentlich nur eine Anzeige. Das reicht mir vollkommen. Und auch die Steuerelemente von der Pebble reichen mir auch. Also ein bisschen Musik hin und her zu skippen. Willst du den Eye-Ring? Da kann man ja nichts darstellen auch. Also ich brauche schon ein bisschen Fläche. Ich dachte, Jockmary hätte gemeint, der hat auch ein Display. Das ist ja irgendwie... Retina. Craig Hockenberry hat ja den Eye-Ring irgendwie so als was kommt, irgendwie prophezeit. Ich glaube da nicht so ganz dran. Ja, also ein flaches Display mit also Spritzen drauf. Ja, Eye wie iPhone und nicht Eye wie Auge. Das reicht doch, oder? Zum Spritzen. Zum Spritzen? Stimmt, man kann mal mit dem Ring spritzen. Oh Gott. Squirt.io, meine Damen und Herren. Squirt.io. Oh, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Mist. Ja, siehst du mal, hättest du mal Fanboys gehört. Ja. Ja. Das habe ich getan, statt mir. Naja. Fanboys-Hörerinnen wissen mehr. Ja. Ja. Ansonsten, oder haben wir noch was zu Android zu sagen an der Stelle für Wearables? Ich habe mir ein bisschen die Videos angeguckt, das war es aber schon. Also, ja, es gibt ja halt noch nicht mehr. So. Ist halt auch wirklich eine Infancy, bis Produkte kommen, dauert das eh noch ein Jahr. Und also, wenn Apple was macht, sind sie dann wahrscheinlich vorher dran. Ja. Man kann mal abwarten, ob sich irgendjemand mit dem SDK näher beschäftigt und was da so rausfällt. Aber oh, da fällt mir gerade ein, Apple, das haben wir hier gar nicht aufgeschrieben. Es ist ja auch, es gab ja so ein Leak, wie das Facebook und iOS 8 aussehen soll. Also was? Ja, habe ich gar nicht mitbekommen. Letzte Woche irgendwie so, es gab so mehr oder weniger so Screenshots von Facebook, die so ein bisschen aussahen wie Passbook. Mit verschiedenen. War das nicht der Fake, über den wir schon mal gesprochen hatten? Nee, das war jetzt wieder frischer. Okay. Und ein bisschen komischer, Screenshot, wo irgendwie Textedit und Preview da auch mit drin sind in dem Homescreen. So. Hä? Ja, halt wegen iCloud und dass man es zumindest angucken kann. Weil man halt kann ja sowohl im Preview als auch im Textedit-Dokument in die iCloud speichern und dann so als Betrachter vielleicht so. Ist irgendwie bei 9to5 Mac aufgetaucht. Weiß ich aber nicht, wie credible das alles ist. Ist ja Rumor. Das, aber das iOS 8 müsste eigentlich schon voll in der Mache sein jetzt. So, oder? So vom Schedule her. Jetzt haben sie nicht so WWDC. WWDC, wann wird denn die? Auch irgendwann. Irgendwann und dann auch sofort ausverkauft, wenn man es weiß wann. Ja, es wird alles anders. Ja, das sieht sehr passbookig aus. Das ist noch relativ interessant. Ja. Mal sehen. Mal sehen, was da so kommt. Ich bin irgendwie nicht besonders angeschärft auf neues Zeug für iOS 8. Ich brauche gerade nichts. Aber das Filter für Mail wäre toll. Ja. Seit der ersten Version irgendwie. Ja, die Zeiten, wo man Mail-Clients mit Spam-Filter bekommt, sind halt vorbei. Das passiert alles. Ja, braucht ja heutzutage auch keine mehr Spam-Filter. Außer du bist halt in einem alten Server noch gefangen. Tja. Ja. So wie ich. Dann mach doch mal halt was dagegen. Irgendwo durchpipen. Ja, ich bin sehr zufrieden. Mit dem Server, der kein Spam kann. Ja. Ich weiß ja nicht. No ja, Spam for you. Auf Desktop ist das wunderbar. Nun ja. Hoch. Nein, mein. Oh Gott, scheiße. Meine Fanboys-App hat es gerade abgekackt. Oh. Da muss ich wohl von Hand jetzt dieses Mal die Dinger machen. No. Die nachfolgenden Sendungen verzögern. Nee, also die jetzt. Ja. Scheiße. Ach, Menno. Nun ja, kann man nichts machen. Ist auch noch nie passiert. Gut. Weiter im Text. Voran. Johnny Ive hat ein Interview gegeben. An sich. Total. Also mit dem Time Magazine hat er ein Interview gemacht. Das Interview selber ist irgendwie überhaupt nicht interessant. Also. Ich weiß nicht, ob das außer mir noch jemand gelesen hat. Es ist halt im Wesentlichen so. Earl Grey. Genau. Es wird sehr blumig beschrieben. Das irritiert mich total, dass du da immer auf dem Mund drückst. Ich recherchiere für die nachfolgenden Punkte. Ich weiß nicht. Nun ja, aber dieses Ive-Interview ist relativ unspektakulär. Das Einzige, was daran spektakulär ist, ist, dass Johnny Ive ein Interview gibt, glaube ich. So überhaupt. Ja. Weil er mal öffentlich auftritt. Ja. Also wobei so ein bisschen... Unterm Steve hätte es das nicht gegeben. So. Ja, außer jetzt bei so Kinderfernsehen. Da war er auch schon. Stimmt. Stimmt, ja. Also aber das war genauso aufschlussreich. Obwohl, das war aufschlussreicher. Das war aufschlussreicher, ja. Also er hat nicht erklärt, warum der Shift-Button, ich habe ja jetzt den Shift-Button eigentlich jetzt erst entdeckt. Mhm. Und es geht mir tatsächlich immer so, dass ich denke, ich weiß nicht, in welchem Zustand er ist. Dann drücke ich ihn, um groß zu schreiben. Und dann merke ich, ach ja, Mist, jetzt habe ich es falsch gemacht und drücke ihn wieder zurück. Hm. Ja. Aber ja, irgendwas müssen Sie ja für iOS 8 dann auch bringen. Eben eine neue Tastatur. Ja. Vielleicht ja neue iPhones mit Curved Display. Brauchen Sie doch nicht, gibt's doch schon. Ja, ich hatte da jetzt gerade kürzlich einen Prototypen von. Es ist eine total seltsame Geschichte und ich würde sie selbst nicht glauben, wenn sie mir nicht selbst passiert wäre. Mein iPhone 5S hat schon immer so ein bisschen Macke gehabt, dass der Minus-Button manchmal hängen geblieben ist. Seltsamerweise. So, und ich habe das immer auf den Software-Bug geschoben, weil es ist halt irgendwie so einmal in zwei Wochen passiert oder so. Und jetzt habe ich irgendwie Anfang des Jahres dann gemerkt, da ist jetzt so ein Haarriss bei dem Minus-Button. So. Also Richtung dem oberen Display so. Genau. Oder? Also vom Minus hin zum Display. Richtig. So. Oberes Display? Glas. Was hast du, Glas? Gut, und ich dachte mir, gut, muss ich mal irgendwann zum Apple Store, ist das ein kosmetisches Ding, ist jetzt nicht wahnsinnig schlimm. Und jetzt habe ich irgendwie vorgestern mein iPhone mal wieder aus meiner Hülle rausgenommen, weil ich Poppy-Fotos machen wollte, weil Poppy hat jetzt diese neue tolle App mit dem tollen neuen 3D-Kalibrierungs schönere Fotos-Code. Und nehme das also aus der Hülle raus und stelle erstens fest, oh, da ist ja jetzt so richtig gerissen an dem Minus-Button. So, da ist das Metall quasi in N2. Und zweites O, mein iPhone biegt sich ab dieser Stelle nach hinten. Das sah relativ radikal aus. Es war so 10 Grad oder so. Also, ja, es war schon so ein Pisa-Feeling. Ja, ja. Und so halt nur auf der Seite, wo es gerissen ist, weil eben das andere zieht halt noch und das andere, also die andere Seite zieht noch und die eine Seite nicht mehr und dann biegt sich es da noch hin, aber die, wo es ganz war, war noch gerade. Sah sehr schäbs und komisch aus. Naja, ich bin dann ich habe erst mal im Internet geguckt, ich bin nicht der Einzige. Das hat mich mal beruhigt, so, dass ich irgendwie da keine Ahnung, woran es liegt, ob da irgendwie was zwischen Verschmutzung irgendwie oder irgendwelche Fremdkörper da beim Produktionsprozess dazwischen gekommen sind oder ob es einfach eine Materialschwäche ist. Auf jeden Fall. Gammelfleisch. Könnte sein. Und ja, ich bin dann zum Apple Store mit dem Wissen, ich bin nicht der Einzige und das fällt irgendwie auch normalerweise unter die Apple-Garantie-Geschichten. Sie geben nur offiziell nicht zu, dass es ein Problem ist. Und bin dann eben hin und dann ein bisschen hin und her habe ich dann ein neues iPhone bekommen. Aber ja. Das war aber nicht mein Gerät. Ja, ja. Aber du hast da, du, das ist auf deine Rechnung gekauft. Das stimmt. Deine sind ja gleich kaputt. Nee, meins ist noch ganz diesmal. Total seltsame und beunruhigende Erfahrung, wenn sich so ein iPhone plötzlich verbiegt. Ja. Ja. Ja, und du hast es nicht gemerkt, weil es in der Hülle war. Genau, ich habe so eine Vollhülle, quasi so die, ich will jetzt nicht Latex sagen, aber so ein Gummiding, sie das halt komplett außen rum geht. Und da merkt man das nicht so sehr. Nun ja, Horror-Stories aus dem iPhone-Alltag. Mir fällt keine Überleitung ein, deswegen Sony macht jetzt auch VR. Ja, und schon länger, aber jetzt irgendwie angekündigterweise. Mhm. Sie nennen es Project Morpheus. Mhm. Und ja, machen so eine Brille mit ungefähr den Specs von der Oculus Rift. Für die PS4 soll sie passieren und Zeitrahmen ist irgendwie 2015 irgendwann. Also ist alles ein bisschen früh. Ich fände das ja dann wieder interessant. Also dann könnte die PS4 für mich wieder interessant sein. Achso, dann könnte die PS4, also ich wollte jetzt gerade fragen, interessanter als jetzt Oculus oder Valve? Also eine Steambox mit Oculus vielleicht auch, aber also an sich nur die Konsole, die Kamera, die Brille auf, fertig. Das finde ich eine schöne Kombi. Das würde ich mir, also das finde ich als Gerätekombi irgendwie angenehmer, als da entweder einen Mac oder einen Laptop dran zu haben. John Carmack hat ja schon ein bisschen geunkt zum Thema. Mhm. So, der meinte ja irgendwie so, man sollte nicht überschätzen, was die PS4 an der Stelle leisten kann. Weil wenn du ein Spiel eben so rendern willst, dass es Sinn macht für VR, dann kommt es so ungefähr auf dem Niveau raus. Also sein Tweet sagt, ein Spiel, das auf der PS3 mit 60 Frames läuft, läuft auf der PS4 so gut, dass du es VR machen kannst. Mhm. So, also da ist dann, muss man wahrscheinlich ein bisschen mit Next-Gen-Einschränkungen in Sachen Grafik wieder rechnen. Ja, vielleicht doch Oculus Rift und Steambox dann. Aber ist ja eh noch alles Zukunftsmusik. Ach, die sollen es in die Brille einbauen. In welche Brille? In den Rechner. Achso, ja, gibt es im Brille auch schon. Ist ja noch nicht heiß genug, wenn man die aufhat. Es gibt ja so Android. Es gibt dann, ja so dann in den Controller. Es gibt ja so UYAs mit Head-Tracking, weißt du? Also Android-Geräte, die schon integriert sind. Mit einer UYA oben drauf. Ja, UYA-Head-Tracking. Übrigens ist gerade GDC. Ja. Und es wird live übertragen diesmal. Was, echt? Warum sagt man das? Nur keiner? In Deutschland nicht. Weil, aber ich habe ein VPN. Weil Google sagt, sie bräuchten eine Sendelizenz fürs Livestreaming. Okay. In Deutschland. Also wir können uns ja an alte Zeiten erinnern, wo wir mal drüber geredet haben mit Sendelizenz und Podcasten und so. Da ist, glaube ich, schon was dran. Auf der anderen Seite frage ich mich trotzdem manchmal, stellt sich Google nicht total dämlich an bei diesen ganzen Sachen? Also auch die mit der GEMA-Sache und vor allem, warum brauchen sie jetzt für die GDC eine Sendelizenz, aber für ihre ganzen Livestreams? Nee, für den ganzen Livestream-Service, der ist ja in Deutschland nicht. Ich habe doch auch schon was geguckt. Das Hangout on Air und so Kram, das funktioniert doch alles. YouTube-Livestreaming. Ja, das ist ja YouTube. Ich weiß es nicht genau. Also zumindest, also die Information hatte ich jetzt bei der GDC, dass sie es in Deutschland deswegen nicht machen. Okay. Vielleicht also ist es auch die GDC, die da irgendwie bedenken. Nee. Nicht? Das ist nicht der Punkt. Was sehr schade ist, aber kann man, glaube ich, umgehen. Firefox gibt es, glaube ich, ein Plugin oder so. Ja, es gibt da mehrere Varianten. Hätte ich das mal gewusst, dann hätte ich schon Vorträge geguckt. Ich weiß auch gar nicht, seit wann die ist jetzt. Seit Montag. Montag, ja. Ja, schon wieder fast vorbei. Es gibt, hier sei wie immer der GDC Vault auch noch empfohlen, wo man dann Sachen nachgucken kann. Ja. Schön. Genau. Und dann hat mir der Dom gestern was, oder heute, war das heute, hast du mir heute erzählt, dass Touch-ID nicht Click-ID heißt, weil es Touch-ID ist. Das macht irgendwie Sinn. Okay, also ich habe Touch-ID immer so benutzt bis jetzt, dass ich auf den Button geklickt habe. Und ich habe gedacht, ich muss auf den Button klicken und dabei kann er dann meinen Fingerabdruck lesen. Aber nein, ich muss meinen Finger einfach da drauf halten. Du musst nur einmal tippen und dann Finger drauf. Und dann dauert es zwar 10 Sekunden, bis er ja, ich weiß, aber gefühlt zu lange, bis er meinen Finger erkannt hat, aber er kennt meinen Finger. Und plötzlich habe ich keine Probleme mehr mit Touch-ID. Weil ich habe jedes Mal gedrückt und ich wollte das als lamer Tipp hier abgeben, weil das haben bestimmt einige auch so gemacht. Mir geht's ja inzwischen andersrum, dass ich dann, wenn ich das Phone schon geunlockt habe, so den Daumen da unten hinhalte und warte, dass irgendwas passiert. Und es passiert dann nichts. Und dann merke ich, drücken für den Homescreen. Genau. Die Variante kenne ich auch. Also das hat mich total irritiert, dass das unterschiedliche Parallelen. Ich habe mich auch so darüber beschwert, dass dann Siri immer angeht, wenn ich Touch-ID eigentlich machen möchte. Achso, ja klar. Ja. Weil es ja der Siri-Shortcut ist. Ja. Geht dann Siri eigentlich im angelockten Phone an oder geht es dann außerhalb? Ich muss es außerhalb und nicht anlocken deswegen sogar, genau. Im nicht angelockten geht es an. Es geht dann ja nicht immer an, weil Siri musst du ja lang drücken. Und meistens ist dann Touch-ID schneller gewesen. Ah, okay. Wenn es funktioniert hat, ja. Strange, okay. Verstehe. Gut, also ich werde das jetzt mal ausprobieren. Ansonsten die Beobachtung von letzter Woche, dass Touch ID jetzt besser geht, musste ich dann gleich revidieren. Kaum war ich aus dem Raum hier raus, ging überhaupt nichts mehr. Aber jetzt wurde nicht mehr anekdotisches Wissen, ja. Ja, und dann hat Unity 5 angekündigt. Ja. Wir erinnern uns, Unity, eine Game Engine, die es ermöglicht, relativ leicht und schnell Spiele umzusetzen für mehrere Plattformen. Und die haben jetzt die neue Version angekündigt mit ganz vielen neuen tollen Features. Unter anderem gibt es gleich eine Compile-Option für HTML und JavaScript. Genau, WebGL. Ja, und WebGL. HTML auch? Ich dachte, es gäbe auch so für okay, das 2D, aber vielleicht ist es auch WebGL, kann sein. Ja, vielleicht ist es 2D auch, aber ich habe nur, ich hab nur einen Tweet gelesen dazu, deswegen dachte ich, es wäre... Also offensichtlich geht es weg vom Unity Web Plugin zu WebGL, ja. Was ja begrüßenswert ist. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Browsern WebGL überall out of the box schon läuft. Im Wesentlichen Chrome. Ja, ja. Aber auf dem Safari läuft es, oder? Wenn du es anmachst. Ah. Ja, gut, das ist natürlich dann, weiß ich nicht, aber vielleicht hilft es auch da, sich dadurch ein bisschen weiter durchzusetzen. Es ist auch nur in der Pro-Version dieses das WebGL. WebGL. Oh, okay. Ja, werden wir mal sehen. Es dauert ja sicher auch noch ein bisschen, bis 5 dann wirklich erscheint. Also auch bei der 4.3-Ankündigung war das, glaube ich, ein halbes Jahr vorher. Ja, ja. Es gibt neue Shader, bessere Musik, die Menüs. Bessere Musik im Sinne von ja, also besseres Audio. Die angekündigte GUI-Sachen sind dann da auch drin. Die werden allerdings auch noch für die 4er-Version kommen. Okay. Ja, ansonsten. Hast du verstanden, was diese Unity Cloud ist? Ja, es ist irgendwie Cross-Promotion, bla. Okay. With Unity Cloud you can get dependable mobile cross-promotion that's incredibly easy. Das ist so ein Monetarisierungskram, oder? Weiß ich nicht genau, ob ich darauf jetzt warte. Level-Streaming. Du kannst quasi in deinem einen Spiel einfach Werbung für dein anderes Spiel machen. Okay. Genau, also lassen wir uns überraschen, aber das ist natürlich immer eine interessante Nachricht. Gibt es schon ein Datum? Das weißt du auch nicht, oder? Nee, steht jetzt hier auch keins. Okay. Ja, werden wir weiter beobachten. Ja, auf jeden Fall scheint sich Unity immer mehr durchzusetzen als die Game-Programmierplattform. Ja, ist jetzt nicht unbedingt verwunderlich, wenn man alles out of the box kriegt und dann für so viele Plattformen. Ja, das neue Campo Santo-Spiel ist ja zum Beispiel auch in Unity. Eigentlich absurd, dass ich das jetzt mein neues Mal nicht in Unity ist. Das ist immer. Wobei ich das vielleicht dann irgendwann mal nachbasteln werde in Unity. Wenn dann die Android-Version kommt. Genau, wenn dann die Android-Version kommt. Ja. Ja. Wo wir gerade bei Cross-Plattformen gedöns sind, können wir auch direkt zum Konsum kommen. Ich möchte nämlich etwas empfehlen. Und das gibt es zwar für PS Vita, PC, Mac und Linux und PlayStation 3, aber nicht für iOS und Android. Und das ist Luftrousers. Luftrousers? Luftrousers. Lange angekündigt. Indie-Spiel des Jahres 2012. Ja, ernsthaft? Hat irgendwie auf dem IGF 2012 was gewonnen, ja. Wo wäre Flambier jetzt, wenn sie nicht geklont worden wären? Ja, ja. Also wir erinnern uns, Flambier hat es eben schon vor einiger Zeit angekündigt, hatte da auch einen Flash-Prototypen quasi im Netz oder hat den immer noch im Netz. Und dieser Flash-Prototyp wurde dann relativ schnell für iOS geklont. Sprich, irgendjemand anders hat sich sehr inspirieren lassen von diesem Flash-Spiel und das auf iOS veröffentlicht. Was halt so ein bisschen nicht so nett ist, muss man vorsichtig zu formulieren. Nun ja, jetzt ist aber alles gut, zumindest für Flambeer, weil die haben jetzt Luftrousers veröffentlicht. Die iOS- und die Android-Spieler, die gucken ein bisschen in die Röhre, weil Flambeer sagt, ohne Controller geht da nichts. Jetzt könnte man natürlich hoffen, Vielleicht auch mit MFI-Controller. So. Hm. Ist doch eine Idee, aber mal abwarten. Ohne Controller geht da nichts. Ja, sie sagen halt, Touch-Controls funktionieren nicht für das Spiel. Verstehe ich jetzt gerade bei dem Spiel überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin, aber meinetwegen. Hm. Weil du brauchst oben, links, rechts und feuern. Ja, ja, aber genau. Es ist halt irgendwie so twitchig angeblich. Also ich weiß nicht, ob ich das glaube, aber gibt es ja jetzt auch. Ja, aber du darfst ja nicht ohne. Du musst ja immer mit. Aber wir haben ja auch einen Mac und auf dem habe ich es dann auch gespielt. Und ich muss sagen, es ist toll. Es ist großartig. Ich liebe es. Es ist mein neues Lieblingsspiel zurzeit. Weil es ist, also vielleicht mal erklären, was es tatsächlich ist. Du bist ein kleines Flugzeug, das von einem Flugzeugträger startet und dann handelt das ganze Spiel davon, dass du andere Flugzeuge abschießt, die auf dich schießen und andere Schiffe bombardierst oder abschießt. Oder rammst. Oder rammst. Auch nicht vergessen. Und die wesentlichen Mechaniken sind eben Gas geben mit nach oben steuern sozusagen und die Richtung mit den Cursor-Tasten beeinflussen. Wenn du schießt, dann wirst du nicht repariert. Das heißt, wenn du nicht schießt, wirst du repariert. was auch eine schöne Abwägung ist, dass man nicht Dauerfeuer feuert die ganze Zeit. Mhm. Und es sieht einfach unglaublich schön aus, wenn sich dieses Flugzeug so in die Kurve legt, dieses 2D-Sprite und irgendwie stallt und du, während du vom Himmel fällst, irgendwie die Gegner abschießt. Es ist schön gemacht, es hat eine anregende Musik und das bringt für mich so ein bisschen so dieses Arcade-Feeling wieder, dass ich irgendwie so ein bisschen vermisse in letzter Zeit und dass ich halt vom Retro-Zirkel her gut kenne, so wenn man die alten Sachen spielt. Das hat viel von diesem, ach, eins geht noch und irgendwie jetzt hier nochmal Insert Coin und drauf geballert. Ja, ich habe mir vor dem Podcast auch überlegt, so spielst du mal rein, dass du auch ein bisschen mitquatschen kannst und dann war eine halbe Stunde rum. So. also ich mag das Spielprinzip auch sehr, weil ich habe, glaube ich, es gab irgendeinen Arcade-Automaten mit dem Prinzip auch, den ich endlos lang gespielt habe. Also Und die Veränderungen von der Ecke finde ich auch schick, also dass man sich automatisch repariert, wenn man nichts gedrückt hat, dass es so verschiedene Waffen gibt, die man sich so frei schalten kann und also dass man sich sein Flugzeug so zusammen konfigurieren kann, wie man möchte. Das kommt eben noch dazu, je mehr Levels und je mehr, also du kriegst dann immer so Challenges, irgendwie so jetzt noch 20 Gegner abschießen und 100 Punkte. Und wenn du das dann eben erreichst, dann kriegst du eben Zusatzwaffen und Zusatzengines und irgendwie Panzerung und kannst dir dann damit irgendwie so ein eigenes Flugzeug zusammenbauen, das halt sich wieder anders verhält. Aber da fand ich ganz interessant, es geht nicht hauptsächlich darum, dass du immer Besseres kriegst, sondern auch die unterschiedlichen Kombinationen, dass sich das Spiel dadurch sehr verändert. Ja. Also mit dem einen kannst du, glaube ich, unter Wasser tauchen, ohne Schaden zu nehmen. Genau. Das andere schießt Raketen ab und so. Also ich fand es ganz lustig, weil ich habe Luftrausers auf der Maze letztes Jahr gesehen und war überhaupt nicht interessiert, weil das Thema finde ich nicht interessant. Das Spielgenre finde ich scheiße. Mir ist es militärisch. Ja. Und ich habe mich jetzt trotzdem mal bei dir rangesetzt und ja, es macht halt einfach süchtig. Und dann halt nochmal, ich komme mit der Steuerung noch nicht zurecht, aber ich spiele es dann halt nochmal und nochmal und nochmal. Also ja, also es ist auf jeden Fall interessant. Also fand ich an der Stelle auch irgendwie super, super spannend, so auch wie das Punktesystem funktioniert. Das ist so, wenn du was abschießt, dann hast du so einen gewissen Zeitrahmen, bis du das nächste abschießen solltest, weil dann dein Bonus sich verstärkt. Und darüber kann man viel mehr Punkte machen als ohne. Also da kann man irgendwie relativ viel mitspielen. Dieses Rammen ist durchaus ein sehr probates Mittel, gerade am Anfang, weil man hält relativ viel aus und man repariert sich ja auch. Wenn man jetzt nicht in Schüsse fliegt, sondern nur in Gegner, dann geht das auch relativ gut aus. Ja? Also es ist auch so, das ist eine ganz gute Mechanik. An sich, dieser Spielabschnitt, in dem man so spielen kann, also ist irgendwie unten ist Wasser, da sind dann irgendwie Schiffe, die dann auch noch schießen und verschiedene Größe. Oben ist irgendwie so eine Wolkengrenze und wenn du entweder ins Wasser oder eben in die Wolkengrenze oben reingehst, dann nimmst du auch Schaden. Aber sich da dazwischen irgendwie dann verschiedene Flugbahnen so anzueignen, dass man möglichst viel Bonus und Also, das funktioniert einfach. Also die halbe Stunde, die ich da rein versenkt habe, hat dazu geführt, dass ich schon wirklich verschiedenste Flugmanöver und Taktiken ausprobiert habe und irgendwie auch schon verschiedene Flugzeugkombinationen dann, weil die Waffen sind auch alle total anders und funktionieren bisher alle gut. Ja, und dann will man dann auch die richtige Kombination. Und ja, erstaunlich gutes Ding, kostet im Moment irgendwie 8 Euro auf Steam. Hm. Und ja, wenn jemand was mit dem Genre anfangen kann, eines Fliegers, der schießt und mich erinnert sich an eins meiner Lieblingsspiele der Kindheit, nämlich Harrier Attack auf dem CPC. Oh, Harrier Attack, ja. Mhm. Aber Harrier Attack war schon, ja. Das ist natürlich das ist ein anderes Spielprinzip, aber die Optik ist schon ähnlich. Aber das habe ich viel gespielt, Harrier Attack. Mhm. Und ich habe ja Harrier Attack auch auf einem grün-in-grün Monitor gespielt und deswegen ist es... Bei mir war es bunt. Ja. Nun ja, das einzige Wermutstropfen ist, das hat so diese militärische Nazi angehauchte Optik, die man irgendwie, naja, die kann man wegignorieren. Also diese ganzen Totenschädel und irgendwie, Hat es einen Fullscreen-Modus eigentlich? Ich habe nur das Fenster losgemacht. Ja, du musst gemacht, O aber. Drücken für Options und kannst dann Fullscreen wählen. Ach, O für Options, dann kann ich Fullscreen. Genau, und Flambert hat auch über das Spiel gesprochen. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon 2 Jahre her. Zwei Jahre her. Da haben wir ein Video verlinkt. Ja. Das ist auch ganz interessant. Mhm. Und dann habe ich noch ein Video von der GDC letztes Jahr gesehen. Mhm. Da haben sie gesagt, it's out in late spring. Tja. Ist ja fast richtig, ja. Aber also ja. Sogar früher Frühling, ja. Naja. Gut. Als nächstes auf der Liste habe ich Tackle. Wo ich erst dachte, Peggle? Nein, Tackle, das habe ich gerade recherchiert hier. Und es ich kann verstehen, dass du, es ist halt auch ein bisschen nervig, das Spiel. Das ist nervig zum Zuschauen auch. Ja, im Grunde machst du nichts anderes. Also es gibt so Streifen, die kommen ins Bild rein und da ist ein Symbol drauf, ein Kreis, da musst du drauf tappen, ein Pfeil, dann musst du es in die Richtung wegswipen. 2 Kreise musst du doppelt tappen. Und das musst du halt möglichst schnell machen. Ich habe es reingeschrieben, als die Agenda noch relativ leer war. Mir macht es jetzt gar nicht so super viel Spaß. Verstehe. Was ich ganz interessant fand, ich hatte das Gefühl, dieses Spiel, aber das stimmt, glaube ich, auch gar nicht, weil das wohl schon länger in Entwicklung ist. Aber ich hatte so dieses Gefühl, das ist so eine Antwort auf, da hat sich jemand Threes angeguckt und hat gemerkt, das Swipen macht total viel Spaß. Mache ich doch ein Spiel bloß mit Swipen. Aber mehr nicht. Ja, weiß ich nicht. Muss man nicht unbedingt haben. Apple scheint es zu gefallen. Das ist unter den unsere Lieblingsspiele momentan drin. Verstehe. Ja, ist so ein bisschen Beschäftigung. Simple Ding. Diese Streifen hier. Man muss halt irgendwie, es ist irgendwie Weckermauli mit diesen Streifen und man muss halt andere Gesten machen, anstatt nur drauf zu rennen. Also zum Glück gibt es dann auch so Pfeile, die nach oben gehen, da kannst du dann gleich mehrere Streifen wegswipen. Ja. Das macht Spaß. Ansonsten wirkt es so Sisyphus-mäßig, weil halt du machst einen weg, also kommt sofort wieder ein neuer. Und das nervt halt, weil ich will schon aufräumen können. Ich will irgendwie so ein Erfolgsgefühl haben. Ja, aber wenn man da eine neue Reaktionsgeschwindigkeitsding sucht, kann man sich mal angucken. Ja. Dann habe ich ganz kurz eine kleine Software, die ich gerade probiere und die ganz interessant ist. Und zwar bin ich ja schon immer so fasziniert von irgendwie Irrkanälen, über die man sich koordinieren kann. Es gab so diesen einen Service, der letztens bankrott gegangen ist, der eben für Firmen so ein eigenes IRC Plus angeboten hat. Und so ähnlich ist auch Slack. Slack ist allerdings noch ein bisschen mehr, nämlich da kann man dann auch so Integrationen bauen. Also ich kann zum Beispiel einen Carcassonne-Channel anlegen in diesem Slack und da dann unser Bitbucket mit verbinden und da sieht man halt dann irgendwie, wenn jemand eincheckt, automatisch. Okay. So. Und von diesen Integrationen gibt es halt irgendwie einen Haufen. Es gibt dann irgendwie auch so ein Bot, der einiges noch kann und dem man Sachen einprogrammieren kann, was der können soll. Ich benutze es momentan nur, um unsere Retinoblasts, also die Bilder, die wir im Office hin und her schicken, irgendwie auch von außen sehen zu können. Da schickt mir der Bot dann auch immer die Bilder sonst wohin, weil es gibt das Ganze für ein Mac, es gibt es fürs iPad und fürs iPhone Und dann kannst du halt irgendwie auch von unterwegs quasi hier an der Bürokultur teilnehmen. Also ich kann das zumindest an der Bürokultur teilnehmen. Aber so insgesamt finde ich Slack eine ganz interessante Idee, die ich gerade so ein bisschen ausprobiere. Ich fand den Untertiteltext sehr lustig, weil der beginnt mit dem Wort Relax. Und dann kommt It's Real-Time Messaging, Archiving and Search von Modern Teams, alles auf einer Seite. Und das ist so das Gegenteil von Relax, wie ich mir das vorstelle. Tja, das ist halt immer die Frage, was man entspannend findet. Naja, aber ja, klingt ganz interessant. Ja. Das Ding. Wo wir schon Software empfehlen, also Applikationen, Instashare. Instashare ist schon ein bisschen älter. Instashare ist im Endeffekt AirDrop für Zwischengeräten, also für nicht nur zwischen iOS-Geräten. Also mit Instashare kannst du zwischen Macs und zwischen iPhones und iPads und Macs und auch zwischen Android-Telefonen und iOS-Telefonen Bilder und also Dokumente hin und her droppen. Also ich habe es mir jetzt mal geholt, das kostet irgendwie, glaube ich, 3 Euro für einen Mac und dann die iPhone-Version ist umsonst, hat aber komisch Werbung unten unter der Tool-Tab-Bar, was ein bisschen assliger Move ist. Aber für einen Euro kriegt man es ja auch los. Weil ich die großen Files, also ich habe Fotos, mache ich inzwischen eigentlich nahezu immer über den Fotostream, auch wenn ich auf dem Rechner ein Foto dann dafür aufmachen muss, extra, was ein bisschen nervt. Aber ich habe einfach auch für diese mit der Pebble jetzt oft mal so ein Video, das ich schnell auf dem Rechner haben will. Und dann hat das Video darüber zu schicken, ist gut. Mit der Pebble? Pebble, sage ich schon, Poppy natürlich. Ach so. So Poppy-Videos, die Kegel? Ich dann gerne auf dem Rechner. Tegel, Pebble. Kegel. Und wir haben da jetzt auch schon mehrere Gigabyte-Files darüber geschickt und es ging auch zackig und gut. Und ja, fand ich, kann man sich shoppen, kann man installieren, schadet nicht. So, wenn man eben nicht über iTunes anstecken, das Zeug kopieren will. Ich habe das auch ein bisschen ausprobiert und ich muss sagen, wenn es funktioniert, funktioniert es großartig. Aber hatte auch die gleiche Situation, die ich mit AirDrop ab und zu mal habe, sodass ich halt irgendwie nichts sehe. Okay. So. Und das ist dann irgendwie. Das hatte ich auch bei AirDrop fast noch nie. Ich glaube, einmal ist es mir passiert, dass niemand aufgetaucht ist. Aber sonst. Apropos Peggle, Toppy und Poppy. Und demnächst brauche ich keine Nummern mehr raussuchen, weil es gibt ja jetzt bald für jede Nummer eine App. Nach dem Threes-Erfolg und Hundreds-Erfolg gibt es jetzt neu 10 im App Store. Ja, dann gibt es dieses 2048. Ja. Also demnächst. Stimmt. Jede Zahl eine App, nicht nur jeder Buchstabe eine App. Ja, aber nicht nur für jede Zahl gibt es eine App, sondern es gibt auch für jede Zahl eine Farbe. Ja. Ja. Zumindest für die 24 Stunden, die ein Tag so hat. Nämlich, ich habe da eine ganz lustige Webseite gefunden, die heißt International Color Time. Und da hat sich jemand ein Prinzip ausgedacht, das irgendwie Farben auf Uhrzeiten mappt. Und die Idee ist halt, dass er sich an UTC, also Universal, Time Coordinated, genau, orientiert und sich damit halt irgendwie die ganzen Zeitzonen erledigen, weil es eben keinen Nullpunkt mehr gibt, sondern irgendwie es gibt nur noch Blau, Navy, Indigo, Lila, und dann ist halt wurscht, wo null, also wo mitternachtsblau ist, ist ja egal. Hauptsache es ist blau auf der ganzen Welt, Anführungszeichen. Ja, was ja der Fall ist. 2 minutes till blue. Genau, es ist jetzt 2 vor blau. ich habe das so bei einem Livestream-Service gefunden, die halt ihre Zeit angegeben haben in so und so viel Uhr PST und so viel Uhr oder 2 vor blau. So, und fand ich eine lustige Idee. Und ich hatte jetzt irgendwie die Woche auch unglaublich viel mit Textverarbeitung zu tun, weil ich irgendwie ein größeres Dokument geschrieben habe und hatte wieder so das Bedürfnis, ich muss jetzt irgendwas programmieren und habe mir dann einen Desktop-Hintergrund programmiert, der immer die aktuelle Farbe anzeigt aus der International Color Time. Das auch ganz gut funktioniert an sich. So voll ja, da weiß ja schon mal so was. Wo es am Tag ist. Genau. Dann hast du immer so peripher so diese Information. Es ist jetzt gerade blau, ich kann nach Hause gehen. Es ist irgendwie total strange, weil mittendrin dann grau kommt. Ansonsten ist es eher so der Farbkreis, aber halt dann nicht ganz. Ja, nicht ganz. Also er hat irgendwie in dem Artikel schreibt er, dass erstmal hat er halt eben den Farbkreis gemacht und der Farbkreis hat halt zu wenig Farbunterschied, deswegen hat er ein bisschen durchgewürfelt. Aber al gusto und hat es halt jetzt so mal festgelegt. And it's very ugly. Und ja, das war die Varianten sind relativ ugly. Ich glaube, man kann da schon ein bisschen weniger ugly draus machen. Was mir hat spontan auch sehr gut gefallen. Was ein bisschen schwierig ist, ist die Datumsgeschichte ist natürlich noch vollkommen unklar. Ja, also zu welchem Datum dieses Blau dann ist, muss man auch noch irgendwie so. Also wenn wir uns übermorgen zu Blau treffen, ich meine, hier ist es klar, aber wenn ich jetzt wirklich international bin, dann klappt das auch wieder nicht. Naja, du musst halt dann das Blau in drei Blaus. Ja. Das Blau in drei, ja, das, so, das dritte ich, ja. Blau von jetzt. Das so. Dritte Blau von jetzt, stimmt, so müsste man also eigentlich sprechen. Könnt ihr euch erinnern an die Swatch Time? Ja, ja, Beats. Ja, ja, Beats. Ich hatte so eine. Aber Beats hat ja das Problem auch, dass er eigentlich mit den Farben umgangen hat, weil du könntest ja einfach nur über, wie hast du gemeint, Central, also über UTC gehen, ja, aber dann haben halt alle ihren Nullpunkt woanders und das ist blöd. Ja. Und welche Farbe die Null repräsentiert, ist wiederum ein bisschen dynamischer. Ja, ja, weil dafür kannst du halt nicht sagen, du kannst keine Zeitspannen angeben. Doch, klar. Wie? Also du meinst an sich anzahlmäßig mal ist schwieriger? Okay. Misch mal ein bisschen ja, aber Gelb dazu, dann uns. Nee, wir treffen uns halt wirklich von in zwei Stunden? Nee. Wir ja, aber auch nur absolute Zeit. Nee, in zwei Stunden geht ja sowieso immer, ja. Weil in zwei Stunden sind zwei Stunden. Ja. Also das kannst du ja... Das geht ja nur für absolute Zeit. Das sind ja immer noch Stunden und die Stunden haben halt Farbnamen. Ja gut, okay. Zahlen. Also ich bin losgegangen, da war es blau und dann bin ich angekommen, da war es rot. Genau, das genau. Ist ganz schön lang gelaufen. Ja. Wie lang war das? 1, das 2, weiß man. 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden. Ja, eben. Ja. Also, das naja, ist aber du musst das die Uhr auch mal lernen, so ist es nicht. Also, nee, das ist was anderes. Also ich muss einmal rechnen lernen, dann kann ich immer genau sagen. Ja, aber sagen, wenn ich sage, ich bin um 9 losgelaufen und um 3 angekommen, wie viele Stunden bin ich dann gelaufen? Ja gut, muss halt Modulo. Ja. Rechnen. Ja. Schon klar, ja. Die Uhr ist auch alles andere als ja, es wird sich nicht durchsetzen, aber ich finde es. Nein, ich fand die Idee doch auch süß. Die ist auch toll. Und Farben zu nehmen ist auch sehr schön, weil es halt so einen Kreis gibt und dann das zu verwässern mit Grau, finde ich. Halt nee, wie gesagt, 24 musst du irgendwie. Also entweder 12 reichen. Nee. Ja, wieso? Alles so zwei Stunden und dann. Ach, alles zwei Stunden. Oder dann mach doch wenigstens das aufgebrochen. Das könntest du halt auch machen: hellblau, dunkelblau. Aber es ist doch schon. Also es gibt doch schon 5 verschiedene Blautöne in diesem. Na gut, dann hellblau, dunkelblau. Ach, was weiß ich? Lila, blassblau. Gibt's auch schon. Das ist nach lila. Lavender. Naja. Egal, dann lass es einfach. Genau. Ich habe auf jeden Fall jetzt immer einen bunten Hintergrund auf meinem Laptop. Also mein Amiga konnte dann 256 Farben darstellen. Gleichzeitig. Ja. Und das war zu wenig. Nein, es war nicht ganz zu wenig. Das war gerade okay. Ja. Dann wird es ja wohl 24 Farben geben. Konnte dein Amiga nicht nur 32 Farben gleichzeitig darstellen? Der erste konnte 32 darstellen oder 64 im Half-Bright-Modus oder 4096 in Hand. Ach, diese super Interlays. Und der Witz ist halt, du brauchst halt 24 Farben, die auf den ersten Blick voneinander unterscheidbar sind, ohne dass du sie nebeneinander siehst. Noch toller ist es, also einzeln erkennbar. Töne, wir machen Töne. Oh ja. Nur wenn du ein absolutes Gehör hast. Bist du noch pünktlich. Sorry, ich habe mich verhört. Ich dachte, das wäre ein C gewesen. Dann sind wir bei einer Farbmusik, da gibt es ja 12 dann. 12 Tonmusik, ja. Wie also, praktisch. Also jeder Ton hat da einen, und die ist dann wirklich regenbogenmäßig durchtransponiert. 12 geht, also 12 würde auch so für die Uhr gehen. Oder Geschmacksrichtungen, es ist jetzt sauer. Wir treffen uns um süß. Aber Geschmacksrichtungen wird schwierig, da gibt es ja noch ein paar. Ja. Oh, 5? Vielleicht doch nur 12. Ja, oh, schon wieder Umami. Lass uns ins Bett gehen. Genau. Da kann man einiges machen. Umami. Das zeigt, dass die Idee schon toll ist. Ja. Die Idee von Smash Hit ist auch gar nicht schlecht. Grandiose Überleitung. Ja, wer hat es denn jetzt von euch gespielt? Den Mund ich habe es gespielt. Ich versuche es gerade zu öffnen, aber. Weil du hast das irgendwie das letzte Mal so peripher erwähnt, ich glaube nicht im Podcast selber, aber so drumherum, und ich habe gesehen, dass es eigentlich ganz schick aussieht. Also wollte ich es auch mal spielen, also habe ich es mir geladen und habe es gespielt. Ja. So, was ist es denn? Es ist ein Spiel, bei dem du Kugeln wirfst auf Glasflächen, die dir sonst, also du fliegst nach vorne quasi in so eine 3D-Landschaft rein und Glasflächen versperren dir mitunter den Weg und du musst dir den Weg mit Kugeln freischießen, die du auch dadurch gewinnen kannst, dass du so blaue Kristalle noch zusätzlich abschmeißt. Ja, also du hast so diese, Flipperkugeln, die du da durch die Gegend ballerst, um eben was abzuschießen. Die sind gleichzeitig deine Lebensenergie, mehr oder weniger. Ja, wenn die alle sind, dann ist dein Run vorbei. Genau. Wenn du so einen Kristall triffst, dann kriegst du halt 3 Kugeln. Das heißt, du hast 2 Kugeln Nettogewinn, wenn du jedes Mal triffst. Und dann fährst du da so nach vorne durch diese Landschaft und hast eine schöne Elektromusik dazu und hast eine wirklich schöne Grafik. It looks nice. Das ist relativ die Spielmechanik. Also was dann passiert, ist, dass ein bisschen physikalischer wird dann auch noch weiter hinten. Das heißt, die Sachen, die dir so in den Weg fliegen, bewegen sich ein bisschen dynamischer und werden dann irgendwo aufgehangen und du kannst halt immer nur das Glas kaputt schießen. Du musst es halt genauer treffen. Es gibt irgendwie Laser dann auch noch, die dir in den Weg hängen und ich fand es sehr entspannend zu spielen, also weil so gerade mit Kopfhörern auch, weil also mit dem Soundtrack, ich habe mich sehr an Rees erinnert gefühlt und wollte sofort Rees haben auf meinem Telefon. Also von Spielprinzip her. Also eher vom Spielprinzip als von der Optik so fast. Ja. Das sieht so aus wie Speed Portal. So ein bisschen, ja. Speed Portal. So als würdest du durch die Chambers durchfliegen und die Knöpfe drücken. Aber es sieht schon cool aus. Also es ist halt irgendwie, die ersten paar Level sind irgendwie gratis und dann kannst du irgendwie die Premium-Version dir besorgen. Es ist das ganze Spiel gratis? Ich habe schon gar nicht mehr gewusst, weil steht ja immer nur installiert. Okay, das ist gratis. Und was du dir beim Kaufen ist, ich glaube, dass du dir nur das Resumen erkaufst, dass du praktisch so weiterspielen kannst von der alten Position. Okay. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Levels an sich dann auch nicht mehr weitergehen. Aber ohne Resume ist es halt einfach auch ein bisschen öde, weil die ersten Levels sind halt so, die willst du nicht nochmal spielen. Ach ja. Ich habe die jetzt ein paar Mal schon gespielt. Die sind eigentlich, also ich finde das jetzt nicht schlimm. Also ich finde es recht entspannend, kann man sich angucken, sieht sehr hübsch aus und ja, hat gefallen. Ich habe jetzt natürlich, während du das gesagt hast, einen neuen Run angefangen und bin so gut, dass ich jetzt irgendwie gar nicht aufhören will. Und deshalb musst du weiterspielen. Dann kannst du ja ein bisschen weiterspielen, währenddessen, den nächsten Thema kenne ich nicht. Wer hat das reingeschrieben? Das habe ich reingeschrieben, deswegen muss ich jetzt dann doch aufhören. Du kannst Pause drücken, glaube ich. Ja. Wie fange ich am besten an? Diese ganze. Wir erinnern uns alle an Indie Game The Movie. So. Was für mich so der Punkt war, wo diese ganze. Wir dokumentieren Computerspiele und Computerspieleentwicklung so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat. Es gab ja davor schon von Two Player Productions die 8-Bit-Musik-Doku Reformat The Planet. Aber so Indie Games The Movie war für mich so das erste Ding, wo ich mir da gedacht habe, so ja, das ist was Neues und das ist jetzt irgendwie auch nicht das Erste und davon wird es in Zukunft mehr geben. Und ich glaube, das ist jetzt auch der Fall. Es gibt jetzt einerseits dieses Super Game Jam, wurde vor kurzem angekündigt, was so eine Kurzfilmreihe ist über verschiedene Indie-Game-Entwickler, die dann irgendwie ein Spiel machen innerhalb von einer Folge sozusagen, einem Kurzfilm, wo ich super drauf gespannt bin. Kommt irgendwann so Anfang, kommt bald, so fängt bald an als Serie. Was allerdings noch viel früher kommt, ist Free-to-Play. Und Free-to-Play, ein Begriff, den alle für alles Mögliche benutzen und wir haben ja schon oft über das schlimme Free-to-Play gesprochen. Mhm. Es geht jetzt hier allerdings um das Free-to-Play von Valve, so, weil das ist ein Film produziert von Valve. Mhm. Und dieser Film dreht sich um Dota 2. Defense of the Ancients. Das ist so dieses MOBA-Ding. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ihr guckt alle Dota, MOBA, ich verstehe Bahnhof. Das ist irgendwie, ist es Mobile Multi-User Online Battle Arena. So ist der Begriff. Du hast zwei Teams, die jeweils in einer also Warcraft kennst du ja noch. So. Ja, und ach ja, die Warcraft-Maps, wo man so nur mal da hin und her läuft. Nee. Es ist im Prinzip sehr ähnlich zu Warcraft 3. Ja, weil das war anfangs auch ein Klon davon, also ein Mod davon. Das habe ich gespielt ohne Defense Ende. Defense of the Asian Engines. Ja, genau. Das genau. Jetzt haben wir gedacht, was ist. Und das gibt es jetzt eben auch, also um es für die Hörer auch noch und Hörerinnen zu erklären, zwei Parteien, zwei Teams kontrollieren jeweils einen Held, also die Spieler kontrollieren jeweils einen Held. Die Teams laufen entweder von links unten nach rechts oben oder von rechts oben nach links unten. Und in der Mitte gibt es irgendwie mehrere neutrale Gegner, die beide angreifen. Und es gibt Verteidigungstürme, die die Teams für sich einnehmen können. Das hat so viel Spaß gemacht. Idee ist halt irgendwie, entweder rechts oben oder links unten anzukommen und das andere Team kaputt zu machen. Ja, also genau, so ganz durchzukommen und man kann es halt irgendwie so eine Verteidigungs-, also es ist immer komplizierter geworden. Also das Mod hat sich immer so weiterentwickelt und ja, das hat echt. Es gibt da jetzt bei Dota eben auch hunderte von Helden, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben und Dota 2 ist jetzt eben so das aktuelle Ding, das eben Valve rausbringt jetzt tatsächlich. Warum ist das so an mir vorbeigegangen? Gibt es nicht weiß für Mac nicht. Oder was? Oder? Doch, gibt es für Mac, ist umsonst. Musst du dir nur runterladen. Ach, das ist aber das, wie viel Zeit ich schon in dieses Warcraft-Mod ja. versenkt habe. Das ist wie die Tower-Defense-Geschichte, ja. die ja auch gefühlt aus Warcraft raus entstanden genau. ist. Und gibt es umsonst, ist auch schon der Punkt. Das hat quasi, ist genauso wie mittlerweile auch Team Fortress 2, mhm. Quasi ein Umsonst-Titel, bei dem man sich halt auch Hüte kaufen kann und so. Bei Dota ist es jetzt nicht ein Hut, aber auch so Kosmetik. Aber man kann das eben tatsächlich umsonst spielen und benutzt das, macht trotzdem Geld damit irgendwie, dass die Leute Kosmetik-Kram mhm. kaufen. Und dieser Film, um jetzt wieder zurück auf das eigentliche Thema mhm. zu kommen, der dreht sich eben um Dota 2. Der begleitet so diese E-Sports-Szene ein bisschen, guckt, wie die da gegeneinander spielen und guckt eben drauf, wie die da drei Spieler sich irgendwie durch dieses komische E-Sports-Ding durchschlagen in Sachen Dota. Ich habe ihn jetzt selbst noch nicht gesehen, weil er kommt gerade im Moment raus. Okay. Ich habe allerdings schon viel Gutes gehört von der GDC-Premiere, die vor ein paar Tagen war. Und man kann den auf Steam halt einfach runterladen. So, also da kriegt man, wenn man jetzt gerade Steam aufmacht, auch so gleich eine Werbung mit hier, preloade doch schon mal, dann kannst du in 3 Stunden Free-to-Play gucken. Und wenn ihr das hört, dann könnt ihr das wahrscheinlich schon tun und ist bestimmt interessant. Okay. Ja, ich traue mich gar nicht, weder das Spiel zu laden, noch das Ding anzugucken, weil also ich habe in dieses Mod Zeit versenkt, weil einfach so, man hat sich den Helden ausgesucht, dann hat man den gelevelt, dann haben sie irgendwie die Helden-Level-Geschichte noch, also in dem Warcraft-Editor konnte man so viel fucking Zeug machen, dass da echt ganz andere Genres entstanden sind und endlos immer wieder gespawnt, dann davor gelaufen und dann da ein bisschen sich so mit so einer Angriffswelle mitgeschwappt, dann wieder gerade so, das ist der Nachschub, das ist der eigene, es kommt mir auch immer so NPC-Nachschub von beiden Seiten und man versucht sich halt so als Heer, also ein bisschen eben Held innerhalb dieses Heeres so zu positionieren, dass man nah genug dran ist, dass man möglichst viel Erfahrungspunkte kriegt und möglichst viel Gegner erwischt, aber nicht zu nah an der Front, dass man stirbt. Und mit dem Hin- und Hergewackel und dann dem hinter die gegnerische Linie zu laufen, um noch den gegnerischen Helden, der da gerade auch angeschlagen war und sich ein bisschen übernommen hat, noch zu erwischen und irgendwie einzufrieren. Oh, das war so endlos, so wirklich so Stunden. Ja. Das war noch Power-PC-Zeit sogar, glaube ich. Krass. Ja. Das ist lange her. Und das ist ein ganzes Spiel draus geworden. Aber die sind eh alle viel zu gut. Gibt es da eine Babyliga? Ich brauche bei sowas immer Baby-Optionen. Weil ansonsten ist mir ja nur peinlich und tot. Ja, ja. Ich glaube, der Punkt, bis du bei Dota nicht peinlich und nicht tot bist, der ist durch eine ziemlich steile Lernkurve gekennzeichnet, bis man dann da ist. Weil vielleicht will ich mir das ja gar nicht geben. Es gibt jetzt nämlich eben viel, viel, viel mehr Helden als früher. Magnituden mehr. Ja. Spannend. Komplett an mir vorbeigegangen, was ich alles an Spielen verpasst habe. Tja. Ich bin alt. Ja, wir sind alle alt.